Vera, Heidelberg. Eine Huber-Lesenovela von Thomas Sylvin. Kapitel 1. Vera? Das ist Frau Kohl. Vera! Vera denkt, oh nein. Kapitel 2. Frau Kohl ist 70 Jahre alt. Sie kommt in Veras Zimmer. Vera, das Shampoo. Was ist mit dem Shampoo? Fragt Vera. Kapitel 3. Frau Kohl sagt: Nach dem Duschen müssen Sie das Shampoo in den Schrank tun. Rechts oben. Habe ich das vergessen? Entschuldigung. Frau Kohl hebt den Finger. Meine Philosophie ist, Ordnung muss sein. Kapitel 4. Frau Kohl geht wieder aus Veras Zimmer. Ihr Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Seitdem vermietet sie Zimmer an Studenten. Vera wohnt seit 3 Wochen bei Frau Kohl. Kapitel 5. Vera studiert Biologie. Sie hat sich auf Gentechnologie spezialisiert. In 6 Wochen ist ihr Diplom. Das Thema ihrer Diplomarbeit? Ethische Fragen und Probleme der Gentechnologie. Kapitel 6. Vera war den ganzen Tag im Labor. Statistiken, chemische Analysen, Computerprogramme, innovative Software. Jeden Tag lernen, lernen, lernen. Vera denkt, alles, was ich mache, ist theoretisch und abstrakt. Kapitel 7. Vera verlässt das Haus. Die Temperatur ist 20 Grad. Die Bäume werden jeden Tag grüner. Die Leute sind euphorisch. Es ist Frühling in Heidelberg. Kapitel 8. Vera geht durch Heidelberg. Da ist eine Kneipe. Die Kneipe heißt Auditorium Maximum. In der Kneipe sitzen Studenten und trinken Bier. Kapitel 9. Vera denkt: Heute brauche ich Inspiration. Sie geht in die Kneipe. Die Kneipe ist voll und es ist total laut. Ein Student schreit: Was ist das Beste auf der Welt? Die anderen Studenten schreien: Bier! Prost! Kapitel 10. Rechts sitzt eine Gruppe amerikanischer Touristen. Sie tragen Baseballkappen. Auf den Kappen steht Paris oder London. Die Amerikaner sind fröhlich und reden laut.